Ein deutsches Märchen. Die fleißige Bäckerin. Vor langer Zeit in einer kleinen Stadt, da lebte Mandy, eine Konditorin, deren Süßigkeiten und Kuchen in der ganzen Stadt berühmt waren. Vor allem ihr Erdbeer- und Schokoladenküchlein. Mandy öffnete ihre Bäckerei sehr früh und verkaufte nur die frischesten Kuchen mit den besten Zutaten. Wenn am Ende des Tages noch Kuchen übrig war, verteilt sie die kostenlos an die Kinder und buk am nächsten Tag frischen. Die Leute drängten sich in ihre kleine Konditorei. Wirklich, Mandy, deine Cupcakes sind so fantastisch. Mein Sohn will nur deine Küchlein zu seinem Geburtstag. Ich danke dir so sehr. Und hier sind zwei extra Cupcakes für dich an deinem Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke, Tante. Direkt gegenüber Mandys Laden war Barneys Konditorei. Barney war sehr faul. Er sah aber, wie Kunden sich für Mandys Kuchen anstellten und wurde sehr eifersüchtig. Wenn ihr Geschäft weiter so schnell wächst, kommt niemand mehr in meine Konditorei. Ich muss etwas tun. Also überlegte Barney, wie er mehr Kunden in sein Geschäft locken konnte. Zwei Cupcakes zum Preis von einem. Zwei Cupcakes zum Preis von einem. Einige Kunden aus Mandys Laden gingen zu Barney. Aber schon bald kehrten sie zurück zu Mandy. Zwei Cupcakes zum Preis von einem? Barney, irgendwie schmecken deine Cupcakes nicht so gut wie du von Mandy. Auch wenn du sie für wenig Geld verkaufst, deine Kuchen sind einfach nicht frisch genug. Es tut uns leid. Eines Tages kam ein Edelmann in Mandys Laden. Sind Sie die berühmte Konditorin Mandy? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Sohn hatte Ihre Schokoladenkuchen zum Geburtstag eines Freundes probiert und besteht darauf, dass er diese auch für seine eigene Geburtstagsparty haben möchte. Das wäre eine Ehre, mein Herr. Warum probieren Sie nicht einen Kuchen und entscheiden, ob Sie ihn mögen? Ah, das wäre toll. Das ist großartig. Ich möchte Sie auf jeden Fall für die Party haben. Das freut mich sehr. Wie viele möchten Sie und wann ist der Geburtstag? Die Party ist am Samstag, in 3 Tagen. Könnten Sie mir etwa 100 Küchlein zu mir schicken? Ich werde die Küchlein fertig haben, am Samstag um 3 Uhr zu Ihnen senden. Mandy arbeitete wirklich hart, bereitete 100 Cupcakes zu. Aber auch Barney hörte von dieser Riesenbestellung, die Mandy erhalten und beschloss, ihr den Spaß zu verderben. Wenn der Edelmann am Hof des Königs die Kuchen mag, wird bald niemand mehr in meinen Laden kommen. Ich muss ihr in die Suppe spucken. In der Nacht, als Mandy schon alle Küchlein fertig hatte, endlich, alle sind fertig. Ich werde sie gleich morgen früh als erstes zum Haus des Edelmanns bringen. Du kannst ihm die Kuchen nur dann bringen, wenn die am Morgen noch da sind. Am nächsten Morgen, als Mandy in ihren Laden kam, war sie bestürzt zu sehen, wie Mäuse ihren Kuchen fraßen. Meine Güte, was ist passiert? Was soll ich jetzt machen? Die Kuchen müssen in 3 Stunden geliefert sein. Mandy war am Boden zerstört und genau da kam Barney herein. Was ist passiert, Mandy? Warum bist du so besorgt? Du machst deinen Laden sonst nie so früh auf. Was machst du hier? Ich muss heute eine Lieferung von Cupcakes zum Haus des Edelmanns bringen. hast den Kuchen aus meinem Laden gestohlen. Wir sind schließlich geschäftliche Konkurrenten. Jetzt war Mandy wirklich wütend. Sie wollte Barney nicht davonkommen lassen. Aber was konnte sie tun? Doch dann hatte sie eine Idee. Sie ging schnell in die Backstube ihres Ladens und 3 Stunden später kam sie wieder heraus. Schau, Mutter. Eine Torte, die aussieht wie ein Schloss. Eine Schlosstorte. Ich will eine. Wow, was für eine wunderschöne Torte. Hast du das allein gemacht? Ja. Also brachte Mandy eine Torte, wie sie noch keiner zuvor gesehen hatte, zum Haus des Edelmanns. Oh, was für eine wunderschöne Torte. Vielen Dank. Ich weiß, du wolltest Cupcakes, aber ich wollte etwas Besonderes für deinen Geburtstag machen. Ich finde sie toll. Und jetzt war Mandy nicht nur für ihre Cupcakes, sondern auch für ihre fantastischen Torten berühmt. Und sie erhielt sogar noch mehr Bestellungen als je zuvor. In einer verzweifelten Situation verlor Mandy nicht die Ruhe und setzte ein bisschen Kreativität ein, um noch erfolgreicher als zuvor zu werden.